Du hast versprochen, Schauspieler in 6 Monaten auszubilden, indem du Berühmtheiten als Weise präsentierst. Ein Betrug, den du zu beheben glaubtest, indem du einen überheblichen Amerikaner engagiertest. Dein erstes Semester war ein Desaster. Dann sprach ein ehemaliger Schüler von mir über mein Wissen und mein Talent zu euch. Du hast mich angestellt, wie du deine Arbeiter einstellst, in der Hoffnung, meine Geheimnisse zu erlangen, als wäre Wissen ein Geheimnis und nicht ein Geschenk, das die Güte verleiht. Für einen mageren Lohn, für eine Reise von 15 Tagen nach Paris und eine Wohnung mit 2 Etagen und Terrasse nahm ich an, 9 unerfahrene Schauspieler auszubilden. Nach einem Monat spielten sie bereits, nach 2 Monaten stelltest du sie ein. Und von Neid ergriffen fordertest du meinen Rücktritt, behauptend, dass Schauspiel nicht aus Wissen besteht, sondern aus Talent, Glück und Einfluss. Du befahlst meinen Tod und scheiterst erst 7 Mal. Am Ende ging ich, angestachelt von falschen Freunden. 1 Jahr später starb die Berühmtheit, die so viele bewunderten und die jene Befehle gab, reumütig, weil sie ihre Götter angegriffen hatte. Ich drehte und spielte in die Schleife Gottes, ein Porträt meiner Schritte in deinem Park. Und eine Wohnung mit 2 Etagen und Terrasse nahm ich an, 9 unerfahrene Schauspieler auszubilden. Nach einem Monat spielten sie bereits, nach 2 Monaten stelltest du sie ein. Und von Neid ergriffen fordertest du meinen Rücktritt, behauptend, dass Schauspiel nicht aus Wissen besteht, sondern aus Talent, Glück und Einfluss. Du befahlst meinen Tod und scheiterst es 7 Mal. Am Ende ging ich, angestachelt von falschen Freunden. 1 Jahr später starb die Berühmtheit, die so viele bewunderten und die jene Befehle gab, reumütig, weil sie ihre Götter angegriffen hatte. Ich drehte und spielte in die Schleife Gottes, ein Porträt meiner Schritte in deinem Park.